Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 29 11. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 29 11. Ja, meine Lieben, eine neue Woche und eine neue Sendung. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht wieder, ohne Wenn und Aber, könnt ihr hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und weil es so schön war am Freitag, stelle ich nochmal die Frage an euch. Was ist euch an euch peinlich? Was ist so tierisch peinlich? Was empfindet ihr als peinlich an euch selbst? Ihr könnt uns erreichen unter 0130 2911, kostenfrei. Und ihr könnt uns auch faxen unter 0130 11 51 22. Wenn ihr faxt, bitte kurz ein paar Stichworte zu eurem Thema auf das Fax schreiben. Die Telefonnummer nicht vergessen, damit wir euch dann zurückrufen können. Also, wir starten und heute Nacht ist der erste Zuschauer, erste Hörer, Alexander, und der ist 34. Hallo Alexander. Ja, hallo. Ich grüße dich. Guten Abend und guten Morgen vielmehr. Dein Thema? Mein Thema: Magie, Kartenlegen. Magie und Kartenlegen? Ja. Zuerst möchte ich mich mal bedanken. Ich habe von dir vor langer Zeit, halbes Jahr ungefähr, eine Autogrammkarte gekriegt. Ich habe dir damals einen Brief geschrieben zum Thema Düfte oder sowas. Ja. Dann wäre erstmal Dankeschön. Bitte sehr. Zum Thema Kartenlegen, ja, ist in letzter Zeit zu Ohren gekommen, dass Bekannte von mir also bei mehreren Kartenleger waren, die Leute unverschämt ausnutzen. Ja. Und ich möchte alle Leute vorwarnen, zu Kartenleger oder irgendwelchen Magiern hinzugehen und irgendwas zu erwarten, wo nicht geboten werden kann. Was genau ist dir denn da zu Ohren gekommen? Also auffällig war aus der Sendung TAF, da war so ein Typ, der ging zu einem Magier und wollte eine Partnerschaftszusammenführung. Der hat ihm erstmal die Karten gelegt, hat da 150 Mark verlangt. Danach hat ihm aufgeschwätzt, dass er also mit seiner Freundin da zusammenkommt. Mhm. Wenn er da irgendwelche Rituale macht, hat dafür 1500 Mark verlangt, ja, und passiert sich eigentlich gar nichts. Okay, das ist aus der Sendung TAF. Das ist jetzt ziemlich weit weg. Was hast du denn in deinem direkten Umfeld erlebt diesbezüglich? Also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt inzwischen einen Haufen Leute, die zu mir kommen, über Mundpropaganda, die bei anderen waren, die ihnen Todesfälle und Todesdaten vorausgesagt haben, mhm, wo ich sagen muss, das ist schwachsinnig. Mhm. Man kann über die Tarotkarten keine Todesdaten oder sowas. Aber du selbst hast so etwas nicht erfahren? Nee, weil ich gehe nicht zu Kartenleger, ich lege sie selber. Ja, du legst sie selbst? Ja, ich lege selber Tarotkarte und ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit Magie. Ja. Und ich meine, ich selber lege sie mir nicht. Für wen legst du sie? Für Bekannte. Ja. Und eben jetzt kommen auch verstärkt Leute, die bei anderen waren, und die über Bekannte wieder erfahren hat, dass ich das auch mache. Also du meinst, die Leute sollen nicht zu den anderen gehen, sie sollen zu dir gehen? Nein, um Gottes Willen. Nee, nee. Das nicht. Die sollen nur nicht allzu große Erwartungen da reinsetzen, ja, und keine Festbeträge zahlen. Ja, also du wendest dich gegen die... Gegen die Ausbeuter. Das Kommerzielle an, ja, dieser ganzen Sache. Wenn jemand zu dir kommt, bezahlt er auch was? Ich leg's dem frei, ich sag dem, gib mir, was du denkst. Was denken die Leute denn so meistens? Also, das ist unterschiedlich. Ich bin von 10 bis 150 Mark, wird man mir für alles legen, aber mehr, ja, als 50 Mark nehme ich persönlich überhaupt nicht an. Jetzt hast du gerade gesagt, so in der Richtung zumindest das angedeutet, das können die Karten leisten, das können sie nicht leisten. Was können sie deiner Auffassung nach leisten? Die Karten können Probleme aufzeigen, können andeuten. Ich kann die dann als Kartenleger interpretieren, mhm, und kann sagen, pass auf, es könnte gesundheitlich ein bisschen was auf dich zukommen oder beruflich da klemmt oder in der Beziehung da klemmt. Aber ich kann nicht sagen, pass auf, nächste Woche sagt deine Freundin und tschüss. Ja, also du kannst keine hellseherischen Aktionen damit machen, nee, mit den Karten. Nee. Zum einen nicht. Kannst du Probleme lösen helfen? Ich kann lösen helfen, indem ich Ratschläge gebe, ja. Ja. Nur die Karten sagen nur das, was kommen kann. Sie sagen nicht, das kommt. Letztendlich entscheidet jeder für sich selber, wie sein Leben verläuft. Warum überhaupt soll jemand sich damit beschäftigen? Warum soll ich zu einem Kartenleger gehen? Von mir ist auch zu dir. Will ich gar nicht. Wenn du sagst, du kommst mit deinen Problemen selber klar, mhm, ist das okay. Ja. Das ist meine generelle Frage dahinter, dass ich denke, was soll das? Warum? Ich will das gar nicht wissen. Selbst wenn jemand diese Gabe besitzt, da in irgendeiner Weise etwas vorhersehen zu können, ich will es nicht wissen. gut, andere Leute sagen, okay, ich habe da ein Problem und ich würde gern wissen, wie es ausgeht. Mhm. Aber so genau in dem Moment ist man aber schon in den Fängen eines Kartenlegers. Kann man reinkommen, ja. Es kann eine Abhängigkeit bestehen, ne? Nur ich betone immer wieder, ich kann euch nicht sagen, so kommt's. Ich kann euch den Rat geben, versucht ein Gespräch mit ihm. Ich sehe mich selber eigentlich mehr oder weniger als Berater. Ja. Da kann ich genauso gut zu mir kommen als guter Freund und sage, du pass auf, bei mir klemmt es da und da und ich gebe dir die gleiche Hinweise, den gleichen Tipp. Da brauche ich auch keine Karte dazu. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass in deinem Vordergrund primär steht, dass du dich für deine Person mit den Karten beschäftigst und gar nicht da so missionarisch nach außen gehen willst? Nee, die Leute kommen halt zu mir, weil sie jetzt eben erfahren haben, dass ich das auch mache. Ja. Und ich meine, okay, ich lasse die auch kommen und ich helfe denen auch weiter. Aber ich denke, sie sollen aufpassen, wenn sie an Leute geraten, die gleich oftmals Fischpreise verlangen. Ja. Und dann im Viertelstundentakt, da kenne ich welche, die machen das so, ja. Die Leute abfertigen. Gibt es noch ein Kriterium, deiner Auffassung nach, wie man die schwarzen Schafe erkennen kann? Wenn man zu einem hinkommt, man lässt sich zuerst mal was aus der Vergangenheit erzählen. Mhm. Das kann man überprüfen. Ja. Da kann ich sagen, okay, das war so, ich habe da irgendwo Vertrauen rein. Und dann kann man Fragen in die Zukunft oder in die nähere Zukunft stellen. Also das ist die Probe aufs Exempel, ja. Ein paar Sachen aus der Vergangenheit zu erfragen. Wenn der mir nichts erzählen kann über Vergangenheit, mhm. Dann kann das in die Zukunft auch nicht, ne? Ja. Also ich habe deinen Anruf auch als Warnung verstanden, ne? So soll er auch sein. Ja, Alexander, danke. Bitte. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Stefan, 28, hallo. Ja, hallo Jürgen, hallo, moin Stefan. Moin. Ja, mein Thema ist Kindesmissbrauch bzw. Nichtmissbrauch. Nicht Missbrauch? Ja, und zwar war ich 12 Jahre alt. Da habe ich mit meiner Stiefmutter geschlafen. Und da habe ich absolut kein Problem mit, weil das hat mich geprägt fürs ganze Leben. Also ich bin absolut positiv damit umgegangen und habe absolut keine Probleme damit. Ganz im Gegenteil, ich habe jetzt sogar immer Freundin bzw. eine Frau gehabt, die immer älter war als ich, mindestens 10 Jahre. Ja, erzähl doch mal den Vorfall. Also du warst 12 Jahre alt damals. Ja, und richtig. Wie alt war die Stiefmutter? Die war 34, also zum damaligen Zeitpunkt, ja. Und wie, ist es einmal passiert oder mehr? Nee, das hat sich dann eben halt dann immer wieder ergeben. Also meine Eltern leben getrennt. Ja. Und mein Vater hat mich dann immer da hingeholt und jedes Mal, wenn er nicht zu Hause war oder hat was anderes vorgehabt, dann bin ich dann immer dann eben halt zu meiner Stiefmutter beziehungsweise oder sie hat die Anstalten dann gemacht, eben, dass wir zusammen schlafen. Gut, am Anfang ging das ja nicht so mit dem Schlafen direkt, sondern da hatte ich sie dann eben halt oral befriedigt. Ja. Kannst du dich an das allererste Mal noch erinnern? Ja, das weiß ich noch ganz genau. Und zwar war das so, dass eben halt, es war ein Wochenende, ich bin da von meinem Vater wieder geholt worden, er war dann wieder weg. Mhm. Und es war so, dass sie dann eben aus der Dusche kam, hat einen Bademantel angehabt und ich als kleiner Junge da erstmal oben reingeschielt, versucht da so ein paar Blicke zu erhaschen. Ja, und das ist ihr dann aufgefallen und da fing es dann eben so an, dass sie halt eben da zärtlich mit mir wurde und ich auch mit ihr. Mhm. Und ja, und dann hat sich das so ergeben. Also es ging schon klar von ihr aus? Ja, das in erster Linie. In erster Linie, sie hat gemerkt, dass du da hinguckst und Interesse zeigst. Richtig. Und sie hat dich dann verführt. Ja, und wie gesagt, ich fand das sehr positiv eigentlich. Also ich habe da keine Probleme mit. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie in meinem Leben da irgendwelche einen Knacks bekommen hätte. Oder? Wie alt warst du, als es dann zum ersten wirklichen Geschlechtsverkehr mit der Stiefmutter kam? Ja, das war dann mit 14, also 2 Jahre später dann, war ich 14 Jahre und das war dann auch mit das letzte Mal dann. Also ich habe dann mit meinem Vater keinen guten Kontakt mehr gehabt. Ja. Und der ist dann auch bis zum heutigen Tag jetzt abgebrochen und damit habe ich dann, wie will ich sagen, also dann durch die ganze Sache dann mehr oder weniger dann fallen lassen. Ich habe also keine Anstalten mehr versucht, irgendwie da nochmal Kontakt aufzunehmen. Und Sie auch nicht? Nee, und Sie auch nicht. Ja. Während dieser Zeit hast du irgendwie auch noch andere Kontakte zu Gleichaltrigen gehabt, Mädchen? Ja, dann später, dann nach 16. Mit 16 habe ich dann das erste Mal richtig mit einem jüngeren Mädchen geschlafen. Ja. Das war dann so gleichaltrig. Und da war es dann mehr oder weniger, es gab für mich den Kick irgendwie nicht. Ich meine, ich musste dann immer federführend sein. Bei mir ist es so, dass die Frau mehr oder weniger die Oberhand haben muss. Ja. Und da geht's für mich dann am besten ab. Ist es jetzt so, dass du letztendlich immer noch, auch in deinem jetzigen Alter, schon so Frauen suchst, die ähnlich gestrickt sind, wie deine Stiefmutter es war? Ja, eigentlich, also jetzt vom Körperlichen nicht, sondern vom von der Charakter. Art und Weise. Von der Art und Weise, ja. Jetzt siehst du das Ganze ja aus einer großen Distanz. Wie bewertest du das Verhalten der Frau denn heute? Ach, ich kann also sagen, dass ich fand das echt okay. Ich meine, ich vielleicht von ihrer Seite aus war es vielleicht falsch, da jetzt mit einem 12-jährigen Jungen da was zu machen, aber ich fand... Allerdings, würde ich schon auch so sagen, ja. Ja, ja, ist richtig. Ich meine, sie hat ja einmal deinen Vater übelst betrogen. Ja. Einmal das. Der weiß es dann hat sie sich Wie? Der weiß es bis heute noch nicht. Dann hat sie sich an einem wirklich minderjährigen Menschen vergriffen. Mhm, richtig. Und es hätte die Gefahr, vielleicht, es mag ja mal so einen Fall geben, wie du ihn jetzt geschildert hast. Ich will dir das ja gar nicht ausreden, wenn du jetzt sagst, ich habe da keinen Schaden von mit weggetragen. Nee, überhaupt dann nicht. Nehme ich das auch so hin und glaubst ja auch. Mhm. Nur die Gefahr, und das wissen wir ja nun leider Gottes alle mittlerweile, wie groß die Gefahr ist, dass ein großer Schaden angerichtet wird, wenn ein Erwachsener das mit einem Kind tut. Ja, das ist ja das. Daher frage ich dich, wie du das bewertest. Es hätte jetzt auch alles ja auch ganz anders ausgehen können bei dir. Ja, richtig. Und deswegen sage ich ja, also wenn da Gewalt mit im Spiel ist, dann ist es ein eindeutiger Missbrauch. Ja. Wenn das aber von beiden Seiten akzeptiert wird, dann kann kein Mensch der Welt da irgendwie sagen, dass das eben Missbrauch ist. Ja, sehe ich nicht so, Stefan. Das mag jetzt basieren auf deiner persönlichen Erfahrung und ich will dir deine Erfahrung auch nicht in Abrede stellen. Ich glaube, auch wenn keine direkte, nach üblichen Kriterien definierte Gewalt im Spiel ist, halte ich es für eine ganz heikle Situation. Weil wer beschreibt, wann Gewalt anfängt, wenn ein wirklich erwachsener Mensch sexuelles Neuland betritt mit einem Kind? Ja. Wer weiß das? Es sind zwei ganz, ganz ungleiche Partner, die da zugange sind. Und da kann schon die Nuance genügen, um dass das Sexualleben vielleicht auf Lebensdauer oder zumindest für sehr lange Zeit gestört ist. Ja, das ist richtig. Aber das merkt man. Oder beziehungsweise sie war ja eigentlich so einfühlsam, dass man sagen kann, das war so schonend für mich, weil sie hat meine Schritte so akzeptiert, wie ich sie begonnen habe. Und nicht gleich aufs Ganze ging. Mhm. Und deswegen fand ich das mehr oder weniger... ja, wie will ich sagen, ganz einfach normal, völlig normal. Nehmen wir diesen Fall als wirklich individuellen Fall und du hast Glück gehabt, aber ich glaube nicht, dass man daraus jetzt eine allgemeingültige Aussage herleiten könnte, ein Gesetz fordern könnte. Nein, das ist richtig. Ja. Nur wie gesagt, ich bin vielleicht einer von den ganz wenigen, der erstmal sowieso mit einer Frau, beziehungsweise sind ja meist immer Knaben, die mit Männern dann von Männern missbraucht werden und dann auch eben halt, dass es noch so glimpflich abgegangen ist. Ja, ja. Ohne Probleme, ne? Also ich habe, wie gesagt, absolut kein Problem damit. Hast du heute irgendwie diese Frau, hast du Kontakt noch zu ihr? Siehst du sie manchmal? Nö, überhaupt nicht. Null. Überhaupt nicht. Absolut null, ja. Wärst du dann interessiert, sie nochmal zu sehen? Ja, heute, ja, die wäre heute 50, ja gut. Ja, also ne, in Kontakt an sich eigentlich nicht mehr. Ne. Ja. Lieber jetzt so Frauen, die halt eben halt älter sind, sagen wir mal jetzt so 10 Jahre älter sind als ich. Ich habe zurzeit keine, es wäre ja immer ein Aufruf. Lass mal Stefan. Melden sich mal ein paar. Stefan, gut, dass es bei dir so ausgegangen ist und ich danke dir für deinen Anruf. Ja, kann ich noch ein Autogramm gerade von dir bekommen? Dann bleib bitte am Telefon. Die Silvia in der Regie schreibt deine Adresse auf. Okay, alles klar. Stefan, danke. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Gabi dran und die ist 42. Ja, hallo Domian. Ja, ich hallo. Bin leider ein bisschen heißer. Ich hoffe, du kannst mich trotzdem verstehen. Ich kann dich hervorragend verstehen. Das ist prima. So, und zwar geht es darum, dieses Jahr am 21. Juni wurde mein Bruder ermordet. Er ist Taxifahrer gewesen. Ja. Und... Wo ist das passiert? In Dresden. In Dresden. Ja. Und zwar ist es so gewesen, er hatte einen Fahrgast, der hat sich an verschiedene Stellen fahren lassen. Ja. Und das wurde mein Bruder dann schon ein bisschen komisch. Und da wollte er Vorkasse haben von ihm. Mhm. Und da sagte der Fahrgast, er hätte kein Geld einstecken. Und daraufhin hat mein Bruder den Notrufknopf gedrückt und hatte dann einen Kollegen zur Hilfe bekommen. Ja. Der Kollege hatte aber die Annahme, dass der Fahrgast so harmlos aussieht, dass da nichts passieren könnte. Und der Fahrgast versicherte dann meinem Bruder, dass er ihn bezahlen wollte, aber er hätte das Geld im Hotel und da müsste er dann mit ihm dahin fahren. Mhm. Dann ist der Taxifahrer wieder weggefahren und mein Bruder ist mit dem Fahrgast zum Hotel. Dann sind sie an eine Ampel gekommen, da ist der Fahrgast rausgesprungen und mein Bruder ist hinterher gerannt und da hat er meinen Bruder erstochen. Und ich nehme an, es wurde dann auch viel gesagt, dass manche sagten, also ich wäre überhaupt nicht dem Fahrgast hinterhergerannt, muss ich dazu sagen. Mein Bruder hatte ungefähr eine Woche vorneweg einen Fahrgast. Ein junges Mädchen muss das gewesen sein, die hat sich von Dresden nach Berlin fahren lassen, ja, und hatte dann kein Geld. Ja. Und ich nehme an, mein Bruder ist ein Jahr arbeitslos gewesen, ja, und hat dann den Taxifahrerschein gemacht und ja, er hat wahrscheinlich, dass er dann auch seine Einbuße, ja, gedacht, das passiert noch kein zweites Mal, und ja, ist dann deswegen, ja, hinterher, ja, gerannt. Hat man den Täter denn erwischt? Den hat man ungefähr 5 Wochen danach erwischt und wie sich jetzt rausgestellt hat, hat er 94 sein Vater oder Pflegevater, was das war, umgebracht, 15 Tage bevor mein Bruder umgebracht hat, hat er eine alte Frau umgebracht und höchstwahrscheinlich auch noch einen 7-jährigen Jungen, 93. Also es wird geforscht, die ganzen ungeklärten Fälle werden jetzt noch geprüft. Ist das jemand aus Dresden? Das ist ein Binnenschiffer aus Dresden, ja, ja. Und der hat im Obdachlosenheim, ja, gewohnt. Ja. Was mich nur wundert von dem Täter, wenn irgendwie ein Täter gefasst wird, ist normalerweise jetzt auch immer ein Bild drin. Sie hatten jetzt bloß durch den Taxifahrer, der mein Bruder zur Hilfe gekommen ist, ein Phantombild. Mhm. Ja? Es ist immer bloß das Phantombild von den Tätern drin gewesen. Von anderen Mördern oder irgendwie Tätern haben sie immer eine Fotografie. Einmal ist ein Bild drin gewesen, wo man überhaupt gar nichts drauf erkennen konnte. Das ist, wundert mich im Grunde genommen. Wahrscheinlich, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass die eben zu der Zeit nicht wussten, wer es ist? Doch, die wussten das doch, die hatten ihn doch schon gefasst. Die haben ihn doch praktisch 5 Wochen nach der Tat ungefähr gefasst. Und danach? Und jetzt immer noch. Es ist jetzt vorigen Donnerstag ist wieder in der Zeitung ein Artikel drin gewesen. Und dann ist das Phantombild gezeigt worden? Wieder. Aha. Ja. Wieder das Phantombild gezeigt worden. Obwohl er gefasst ist. Er sitzt im Knast. Ja, ja, er sitzt im Knast. Und die Taxifahrer natürlich. Die haben im Grunde genommen uns sehr unterstützt und da möchte ich mich auch wirklich recht herzlich bedanken. Die haben gesammelt und haben uns wirklich sehr unterstützt und auch zu seiner Trauerfeier, also war ganz toll. Also es war für mich zwar grauenhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die haben sich wirklich alle Mühe gegeben und sind von überall hergekommen, um ihnen das letzte Geleit zu geben. Aber war das jetzt auch der Grund deines Anrufes? Ja, es geht jetzt hauptsächlich darum, dass ich im Grunde genommen gar nicht mit der Situation fertig werde. Mhm. Ja, wir haben uns wirklich sehr geliebt. Mein Bruder war mein Ein und Alles. Mhm. Er hat selbst leider keine Familie gehabt. Er hat meine Kinder wirklich sehr geliebt. Mein kleiner Sohn ist 5 Jahre alt. Er hat seinen Onkel unwahrscheinlich geliebt. Mhm. Ne? Und mein Bruder hat ihn auch sehr geliebt. Und er redet auch immer davon, von seinem Onkel. Und das ist, also, für mich ist er an sich nicht tot. Ich kann das nicht fassen, dass er tot ist. Und ich warte immer noch, er hat mich jeden Monat angerufen. Er selber hatte kein Telefon. Ich konnte ihn nicht anrufen. Und da hat er mich jeden Monat angerufen. Und ich warte jetzt manchmal, wenn das klingelt, denke ich, na, ist der Andreas dran? Und doch, im Grunde genommen hat sich jetzt auch am Donnerstag herausgestellt, hätte die Polizei damals besser recherchiert und das alles genauer untersucht, hätten die anderen Mutter nicht sein müssen. Also 94 der Mord jetzt von seinem Vater. Ne? Ja, ja. Denn er hatte ihn ermordet gehabt, 8 Wochen in der Wohnung liegen gehabt und dann auf die Müllhalde geschafft. Und also das ist schon ganz grubelloser. Mein Bruder hat er vom Weg in den Busch gezogen, an die Wand gelehnt, sodass er nie gefunden werden konnte. War dein Bruder denn sofort tot? Also ich weiß es nicht, vielleicht sagen die Ärzte, um mich jetzt irgendwie zu beruhigen, weil ich mir das alles bildlich vorstelle. Ich war nie dabei und stelle mir das bildlich vor, wie er da gelegen hat, dass er angeblich sofort tot gewesen sein soll. Sag mal Gabi, das habe ich gar nicht ganz verstanden. Du hast auch einen Mann, ne? Einen Ehemann. Ich habe einen Mann, ja. Hilft dir das denn so in der Familie? Das hilft mir und mein Mann, der unterstützt mich auch, aber ich meine, ich bin mit meinem Mann 6 Jahre zusammen, ich war schon mal verheiratet und ich meine, mit meinem Bruder bin ich länger zusammen, wir haben ein anderes Verhältnis gehabt. Ne? Ich bin 25 gewesen, wie ich ausgezogen bin, wie ich das erste Mal geheiratet hatte und die ganze Zeit haben wir zusammen gewohnt und wir haben wirklich, wir sind zusammen tanzen gegangen früher und alles, ne? Also das war wirklich ein gutes Verhältnis. Gibt es noch Eltern? Nein, die sind leider auch gestorben. Ja. Jetzt steht ja wahrscheinlich demnächst dann diese Gerichtsverhandlung an. Ja, also ich schätze, das wird bestimmt noch dauern, aber das wird dann alles nochmal ausgewühlt, ne? Dann musst du da auch hin und alles, was vielleicht so ein bisschen vernarbt schon ist, oder vernarbt nicht gerade, aber ein bisschen sich beruhigt hat, kommt dann wahrscheinlich alles nochmal hoch. Das kommt alles wieder hoch. Und ich weiß nicht, also ich kann das einfach nicht fassen und das ist für mich wirklich ganz, ganz so schlimm. Es kann sich keiner vorstellen und ist auch so eine Tat und mit den ganzen Kinderschändern, wie das jetzt ist, mit den ganzen Vergewaltigungen, das alles, was es ist, kann nur einer mitfühlen, der sowas am eigenen Leib hat. Ja, ja. Wie hast du es denn erfahren? Das Schlimme ist ja, ich habe es im Grunde genommen erstmal durchs Fernsehen erfahren. Ja. Ne? Ich habe mir Brisant angeschaut und da wurde... so hast du es erfahren? Ja, Brisant angeschaut und da wusste ich im Grunde genommen noch nicht, dass es mein Bruder ist. Ich hörte nur, 43-jähriger Taxifahrer wurde ermordet. Und ich hatte einen kleinen Herzstich gekriegt und ich dachte, hoffentlich ist es nicht der Andreas. Ich habe dann ausgemacht den Fernseher, erzählt es meinem Mann und 5 Minuten später rief meine Halbschwester an und sagte, du, der Andreas ist ermordet worden. Das kann man da auch gar nicht glauben im ersten Moment. Nee. Und ich habe dann selber mich auch an die Polizei in Dresden, an die Mordkommission gewandt und die selber haben mich überhaupt nie angerufen und... Das wollte ich dich jetzt gerade fragen. Wie findest du denn, wie die Behörden dich behandeln oder euch behandeln? Also... ich erfahre überhaupt gar nichts. Was wir erfahren, ist nur durch die Presse oder wenn im Fernsehen was kommt. Aber sonst erfahren wir überhaupt nichts. Also es war nie jemand von der Polizei bei euch zu Hause? Nein, und das konnte im Grunde genommen mein Mann auch nicht verstehen. Er hat nur, weil ich ja nur in Hamburg wohne, ne? Ja. Er hat nur angenommen, dass von Hamburg irgendwie von der Polizei jemand kommt. Es ist keiner da gewesen. Würdest du so weit gehen und sagen, dass du dich von den Behörden alleine gelassen fühlst? Auf alle Fälle. Ja, das hört man immer wieder und immer wieder von Angehörigen solcher Gewaltverbrechen. Auf alle Fälle. Ja. Liebe Gabi, ich möchte dir gerne vorschlagen, dass du noch ein paar Worte mit unserer Elke sprichst. Mhm. Das ist die Psychologin im Hintergrund. Mhm. Da habt ihr noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Ich kann dir jetzt nicht einfach so alles Gute wünschen. Ich hoffe nur sehr, dass du mit diesem Schmerz zu Rande kommst und dass du die nächste Zeit gut überstehst. Dankeschön. Bleib am Telefon, ne? Gut, vielen Tschüss. Dank. Tschüss. Ciao. Ach, jetzt ist die Elisabeth am Telefon. Ja, hallo Domian. Mensch, Elisabeth, du bist erst 12 Jahre alt. Ja. Und du bist jetzt immer noch auf. Ja, es sind Ferien. Ja, es sind Ferien. Ja. Du rufst aus Nordrhein-Westfalen an? Ja, Paderborn. Da sind Ferien ab heute, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Jetzt bin ich noch ganz eingenommen von dem traurigen Gespräch gerade. Ja. Das ist schlimm, ne, sowas? Ja, das wäre schlimm. Du hast alles mitgehört, ne? Ja. Ja. Aber du hast ein ganz anderes Thema, vermute ich mal. Ja, mein Thema ist, ich habe mir mit 10 Jahren die Haare ganz kurz geschnitten. Ja. Und da war ich noch ein bisschen kleiner, sah ich ein bisschen aus wie ein Junge. Und da habe ich gemerkt, wie man auch angemacht wird, wenn man ein bisschen anders aussieht. Also ich bin dann auf die andere Schule gekommen, da war auch eine Hauptschule daneben. Ja. Und dann fing das so an, wenn man ins Mädchenklo gegangen ist, ja, seit wann dürfen Jungen hier rein? Ja. Oder andere Mädchen haben zu mir gesagt, na, du Missgeburt und sowas. So krass? Ja. Echt? Ja, das war so krass. Und dann kommt es dann auch so, dann gucken sie dich immer an, wenn du bei dem vorbeigehst, dann gucken sie dir ganz lange hinterher und so. Mhm. Das nervt natürlich auch. Mhm. Aber man gewöhnt sich dran und es ist dann natürlich auch so ein bisschen peinlich, wenn ich dann an der Kasse stehe und dann kommt eine alte Frau und dann sagt ja erstmal der Junge. Ja, ja. Und das ist ja peinlich. Ja. Und ich wollte dich mal fragen, was soll ich denn da machen, dass ich mich da ein bisschen wehre? Die Haare wieder lang wachsen lassen. Ja, aber das steht mir überhaupt nicht. Ich wundere mich jetzt wirklich, dass es da solche Reaktionen gibt. Hast du die denn extrem kurz, die Haare? Nee, also jetzt nicht mehr. Also ich sehe sehr mädchenhaft aus, ja. Das ist es nicht. Aber am Anfang war das ganz schön stark schon. Also ja. Das war schon krass mit der Missgeburt und so. Wie ziehst du dich denn an? Ich ziehe mich genauso an wie die anderen, ne? Wie die anderen Mädels. Ja, alles modisch und so. Ja. Immer, ne? Aber erst vor kurzem ist es mir passiert, ich gehe eben mit meiner Freundin über den Schulhof und dann guckt mir so eine Hauptschülerin hinterher und dann sagt ich, warum guckst du mich so an, als ob ich ein Außerirdischer wäre? Und dann sagt sie so zu mir, also dann sagt sie, guckt sie mich wie eher an und dann drehe ich mich irgendwann um, dann steht sie hinter mir und sagt, willst du was auf die Fresse haben, du Missgeburt? Es ist unglaublich eigentlich. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Wobei das doch auch sehr, sehr in ist, ne? So ja. Sich zu kleiden. Und ich habe eigentlich auch eine Mädchenfrisur, so ist es ja nicht. Und ja. Sie auch mädchenhaft. Also jetzt bei Tennis, dann sagt der Tennistrainer von nebenan, ja, wirf den Ball mal zu den Jungen wieder hin. Ja. Ich bin ein Mädchen, ich meine, das muss man doch sehen. Solche Sachen wie Missgeburt und so. Ja, das ist... Wie reagierst du darauf? Ich sage da gar nichts. Also am Anfang, da war ich schon sehr bedrückt, ne? So im 5. Schuh, aber jetzt... Siehst du mich im Fernsehen? Nee. Nee? Nein. Wollte dir gerade was vorführen, wie das man dann macht. Naja, das mache ich dann mal nicht. Also so richtig wehren gewehrt hast du dich noch nicht, ne? Dagegen. Ja, nur dumme Sprüche gezogen, ja? Pickelfresse oder ja. Sowas. kann man nichts anderes sagen. Also mit den, die Haare länger wachsen lassen war auch gerade nicht ernst gemeint von mir. Ja, man, ja. Ne, man darf solchen Sachen gar nicht danach geben. Ich denke, wenn dir das gefällt, dann lass die Frisur, wie sie ist. Wenn dir das gefällt, dich so anzuziehen, sieh da diese ganze Girly-Kultur an. Ja. Ne? Dann mach das, zieh das durch. Mhm. Und wehr dich ruhig ein bisschen heftiger, zumindest so mit Worten, wenn dir da jemand so doof kommt. Ja. Wichtig ist, dass du dir gefällst dabei. Ja. Und du gefällst dir dabei. Ja, eigentlich schon. Wenn du die Frisur schick und kess und flott findest, dann soll das auch so bleiben. Ja. Und ich denke mal, wenn nochmal so was wie Missgeburt kommt, würde ich mir vorher irgendwas Schlagkräftiges ausdenken und sofort nachschießen. Und dann sagt der das sicher auch nicht nochmal, oder die. Ja, also da sind auch so zwei Mädchen, so ganz arrogante in der Schule. Aha. Die ärgern mich schon, als ich in der Sechsten war, haben mich schon geärgert. Und die gucken, dann reden sie mich auch blöd an und so. Aha. Also es ist blöde wirklich. Und dann gucken sie mir immer nach und dann tuscheln sie und so. Obwohl, es gibt ja noch andere Mädchen, die kurze Haare haben, das ist ja nicht. Elisabeth, zeig ihnen den Mittelfinger. Ja. Das hilft immer. Sowas. Ja. Also bleib bei deiner Tour, ich finde das gut. Wenn es dir gefällt. Ja. Ja? Mhm. Bis denn mal. Ja, danke. Tschüss. Ja. Ciao. Sandra, 25. Ja, hallo. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Mein Thema ist ein bisschen traurig. Und zwar geht es darum, mein Vater ist ausgesprochener FKK-Fan. Meine Mutter auch. Und wir sind also, seitdem wir geboren waren, eigentlich ständig nur auf dem FKK-Platz gewesen. Ja. Und mit 12 Jahren fing ich so langsam an, in die Pubertät zu kommen und so und schämte mich dann auch und habe dann auch immer gebeten, dass ich bei meiner Oma bleiben konnte. Meine Brüder haben sich also nie geschämt. Ich habe zwei große Brüder, die haben sich nie geschämt. Und ich hatte mich zwar dann eben gefragt war, dass ich bei meiner Oma bleiben könnte und so. Und meine Eltern fanden das wohl nicht so toll. Da haben sie mal gesagt, nee, du kommst mit, was soll denn das? Wenn wir am Wochenende irgendwo hingehen, dann gehen wir da halt zusammen hin. Ne? Ja, ich sag, toll. Und die hatten so auf so einem Campingplatz, wo sie sich auch alle untereinander kannten. Ne? Und dann war ich, bin so aufgeregt, Entschuldigung. Mhm. Dann sind wir da gewesen. Ja. Und jedenfalls habe ich mich wieder geschämt und hatte nur mein Oberteil ausgezogen, meine Hose angelassen und mein Vater saß mit so ein paar anderen Leuten da noch rum und die tranken dann Bier. Und die saßen dann nackt? Ja, klar, logisch, auf dem FKK-Platz. Nackter Campingplatz, ja, FKK. Und ich hatte mich eben viel im Wohnwagen aufgehalten den Tag und so. Ich habe gedacht, hoffentlich geht das Wochenende bald rum. Bin dann aber doch nach draußen gegangen, mal auch meinen Brüdern zu gucken. Und da saßen die, hatten wohl ein paar Bierchen zu viel getrunken. Und da hat mein Vater mit den anderen so gesprochen. Da sagten die so, was macht denn deine Tochter? Hat die ihre Tage oder was? So richtig so blöde irgendwie, ne? Und mein Vater hat dann gesagt, ja, ihre Tage, ne, hat sie eigentlich nicht, ne? Und was soll denn das, ne? Ja, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und bin dann wieder in den Wohnwagen gegangen und dann haben sie weiter Bier getrunken und nach kurzer Zeit kam sie dann wieder rein. Und kam er dann rein, zog mich raus, zog mir die Hose runter und verprügelte mich da vor den ganzen Leuten. Das hat sich also dermaßen reingesteigert da, dass die mich also völlig fertig gemacht haben, ne? Mhm. Sag nochmal, wie alt warst du da exakt? Ich war 13, also 12, 13. Mhm. Und das hat also mein ganzes Leben geprägt. Das ist einfach unvorstellbar, was so eine Geschichte alles anstellen kann. Dieser Vorfall? Oder hat sich das nochmal wiederholt? Nein, dieser Vorfall allein. Ja. Also es hat sich so weit gebildet, also wo ich dann nachher meine ersten Freunde oder so kennengelernt habe. Ich habe gesehen, dass ich irgendwas Festes gekriegt habe, weil ich mich einfach nur geschämt habe. Ich habe mich nie nackt gezeigt vor anderen Menschen. Und, also du bist jetzt einmal von deinem Vater da versohlt worden und richtig, richtig blamiert worden. Vor den anderen. Ja, ja, ja. Hat er dich dann danach, wenn ihr dann, du warst da ja erst 13, wenn ihr weggefahren seid, in Ruhe gelassen oder hat er weiter Druck ausgeübt? Ich hab's dann einfach zwangsweise gemacht, bis ich dann, ich bin also mit 15 bin ich schon von zu Hause weggelaufen, hab mir dann einen festen Freund gesucht und hab dann immer so gesagt, ja, heute Abend komme ich nicht, weil ich dann von der Lehrstelle aus, hatte ich das dann viel näher nach dem Freund hin, habe ich gesagt, ich bleib bei dem, die Eltern haben da nichts gegen. Ich habe dann aber auch im anderen Zimmer geschlafen, also es war wie so ein Wohnheim für mich, ne? Nun könnte man ja denken, wenn man das so hört. Ja. Gerade in Anbetracht dessen, was ich in dieser Sendung schon an heftigen Sachen auch gehört habe, wirklich schlimmstem sexuellen Missbrauch und so weiter, könnte man ja denken, naja, war nicht so doll und so schön und so nett von dem Vater, aber so schlimm ist es ja auch nicht. Wie kommt das, dass das so lange nachwirkt? Du bist jetzt 25 Jahre alt. Wie erklärst du dir das selbst? Ich werde das nie vergessen, weil das muss man erlebt haben. Wenn man da steht und man schämt sich, das ist doch keine Schande, ne? Ja. Irgendwie, finde ich. Ja. Ne? Meine, ich habe selber zwei kleine Kinder. Ich wüsste genau, ich würde meinen Kindern nie irgendwie, meinetwegen der Kleine, der ist jetzt 3 Jahre alt, wenn der in der Badeanstalt seine Badehose anziehen will, dann will er die Badehose anziehen. Das ist doch ganz egal. Hat dein Vater dich denn sonst, abgesehen von dieser Geschichte, ordentlich behandelt? Ja, was heißt ordentlich behandelt? Ich war immer so dieses kleine Mischstück, ne? Also ich war immer über in den, die Brüder waren immer hoch angesehen und ich war eigentlich immer über, ne? Wie ist dein Verhältnis heute zu dem Vater? Ich bettel immer um Liebe. Du bettelst um Liebe? Ja. Hast du ihn mal zur Rede gestellt, wegen zum Beispiel auch diesen, wegen dieser Geschichte? Nie. Auch mein Vater weiß auch nicht, dass mein Bruder mich, da war ich 15 oder 16, da wollte er mich also vergewaltigen, auch im... Wir hatten unten im Keller hatten wir die Dusche, weil in der Wohnung durften wir nicht duschen. Und da war ich unten gewesen, hatte geduscht, er kam dazu. Ich hatte auch zwar abgeschlossen, aber er sagte, lass mich mal rein, ich muss da irgendwas rausholen. Der war wohl am Ofa schrauben. Und dann ist er unten reingekommen und hat mich dann also versucht zu vergewaltigen, wo ich mich losgerissen habe, ne? Und habe ihn ein paar gescheuert und dann ist wieder hochgelaufen. Und das wissen die Eltern auch nicht? Das wissen die alles nicht. Sag mal, Sandra, was spricht dagegen, jetzt so auch aus der Distanz heraus, wenn dich das so sehr wurmt und dich so sehr beschäftigt und dir das immer noch so weh tut, diesen Punkt, gerade diese Szene, die du beschrieben hast auf dem Campingplatz, mal anzusprechen zu Hause? Ja, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Ich habe meine Kinder. Ich will eigentlich eine ruhige Partnerschaft haben. Ich habe meinen Mann als ersten Freund, also ich hatte 4 oder 5 Freunde vor ihm, also eine 5-jährige Beziehung auch dabei, wo ich ihm gesagt habe... Ich meine nicht zu Hause bei deinem Mann, sondern bei deinen Eltern. Ja, ich weiß, was ich meine, aber ich will meine Ruhe haben. Ja. Ich bin total... Dadurch, weiß nicht, ich kann das nicht ansprechen. Ja. Auch meine Mutter hat damals zugesehen und das muss man doch spüren. Ja. Wie muss man das als Familienmitglied spüren? Du hast fast die Sorge, dass dir das zu viel würde, da jetzt nochmal anzufangen, das mal aufzureißen. Ja, das könnte ich nicht. Auf jeden Fall bist du sehr gekränkt und das schmerzt bis heute noch. Ja, sehr, sehr. Also ich möchte alle Eltern bitten, lasst eure Kinder so leben, wie sie möchten. Mhm. Ja. Danke für deinen Anruf, Sandra. Ja. Alles Gute. Ja. Tschüss. Darf ich noch ein Autogramm haben? Ja, bleib auch am Telefon und wir schreiben es auf. Okay, ja. Ciao. Jetzt machen wir eine kleine Pause. So, meine Lieben, wir machen weiter. Hier ist 1Live Domian, Talkradio vom WDR aus Köln, zu hören im Radio bei 1Live, zu sehen im WDR Fernsehen, heute Nacht offene Sendung. Wenn ihr dabei seid, habt ihr schon mitbekommen, ihr könnt anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert, das euch auf den Nägeln brennt, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Und ich warte immer noch auf die Peinlichkeit. Was ist euch an euch peinlich? Da hat doch jeder so seine Sachen und seine Macken, weswegen er sich schämt oder wofür er sich schämt. 0130 29 11, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Und jetzt ist am Apparat die Diana und diese 21. Hallo. Hallo, ich bin die Diana, ich komme aus Bonn und also ich wollte nichts zu dem Thema Peinlichkeit sagen. Ach, wie schön. Leider? Wie hergezaubert. Nee, ich habe ein anderes Problem. Also ich gehe am Wochenende immer in meine Stammdisco und ja, ich bin halt wahnsinnig in meinen DJ verliebt. In deinen DJ? Ja. Und ja, ich war halt am Samstag wieder da gewesen und habe gedacht, naja, fasst du dir mal ein Herz, gehst mal hoch und fragst mal nach einem bestimmten Lied. Und er hat dann halt gemeint, ja, das Lied ist ja wohl nicht mehr im Plattenladen erhältlich. Und welches Lied war das? Ja, das, also das Lied heißt Don't Let Me Go. Ja. Von die Gruppe heißt Wicked. Ja. Und das ist halt so eine CD, The Greatest Freestyle Hits Volume 1. Ja. Und ja, und wie gesagt, halt, das, ich meine, wenn es jetzt jemand kennt oder so, ne? Ja, also ja. Er sagte, es ist nicht mehr erhältlich. Mhm, und wir haben uns halt, während er aufgelegt hat, haben wir uns halt unterhalten und da hat er mir, ich weiß nicht, wir kamen irgendwie drauf, wo wir wohnen und ja, da haben wir halt gesehen, dass wir nicht weit voneinander entfernt wohnen. Mhm. Und er hat dann halt den Vorschlag gemacht, ich könnte ja eventuell am nächsten Tag mal vorbeikommen. Und dann wird er, genau, hab ich mir auch gedacht. Ja. Und wir haben uns dann halt für, nach der Disco haben wir uns dann halt in der Bar verabredet, ja, dass wir halt ein Date ausmachen. Mhm. Und ja, ich war halt voll glücklich und so, hab das halt einer Freundin erzählt und einem Bekannten von mir. Und ja, der Bekannte fing dann an von wegen, ja, lass die Finger von dem. Und ja, ich hab halt gesagt, warum? Und ja, er wollte es mir halt nicht sagen erst. Und ich hab halt ein bisschen gebohrt. Und auf einmal fing er an, ja, er, also der Sascha war bisexuell. Aha. Ist ja nicht schlimm, oder? Nö. Nö. Im Grunde genommen zuerst. Aber man hat dir das warnend gesagt, ne? Also der ist bisexuell. Ja. Lass die Finger von dem. Ja, wie gesagt, ich finde es ja nicht schlimm. Also ja, ich meine, ich würde schon mal einen Bi-Mann ausprobieren, ja? Ja. Man hört ja einiges. Okay, du bist also gewarnt worden, der ist bisexuell. Ja. Wie ging es dann weiter? Ja, jetzt ging es eigentlich gar nicht weiter, weil ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ach so. Ja, das ist doch gar keine Frage, meine Liebe. Ran an den Bi-Mann. Wenn, ja, wenn er sich mit dir treffen will? Ja, okay, aber ich habe ja gar keine Ahnung, vielleicht will er ja gar nichts von mir. Ich meine, wie sehe ich das denn? Also wenn er dir schon vorgeschlagen hätte, dass ihr euch mal trefft, gehe ich mal davon aus, dass schon das Interesse so aus dieser Richtung kommt. Spätestens nach dem ersten Treffen, denke ich, wirst du das schon mitkriegen, wo der Hase da langläuft. Ja, okay, aber ich meine, wenn man jetzt bi ist, ja, ja, fühlt er sich zu einem bestimmten Geschlecht hingezogen? Also ich kann ja jetzt nur mit einer Frau oder nur mit einem Mann... Nein. Nein, ich kläre dich jetzt auf. Also bisexuell, ja, heißt, dass ein Mensch sowohl mit dem gleichen Geschlecht sexuelle Lust empfinden kann, sich verlieben kann in das gleiche Geschlecht, aber auch in das andere Geschlecht. Mhm. Ja, also er kann durchaus jetzt eine große Liebesaffäre mit dir haben, aber es kann sein, dass er in der Vergangenheit auch mit einem Mann vielleicht zusammen war. Ja, okay, aber bi, das heißt auch, dass er beides will, ja? Und wenn ich mit ihm zusammen bin, ja, dann irgendwann denkt er so, ah ja, ich brauche jetzt mal wieder einen Mann zwischendurch. Ja, das denkt man immer so bei Leuten, die bisexuell sind. Das, das ist ja Blödsinn. Wenn jemand bisexuell ist und liebt, dann ist er bisexuell heißt ja nicht gleich, dass man nicht monogam lebt. Mhm. Es kann sein, dass er irgendwann mal nochmal eine Lust bekommt dann in dem Fall auf den Mann. Aber du hast jetzt die Sorge, er verliebt sich in dich, aber im Prinzip guckt er auch nach den Jungs. Ja, das ja, muss aber überhaupt nicht so sein. Ja, wenn er sich wirklich in dem Fall in eine Frau verliebt, kann diese Liebe so stark sein, dass er sich einen Teufel erstmal schert um andere Menschen, auch um andere Jungs, so auch um andere Frauen. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur irgendwie jetzt zeitbezogen, also das ist jetzt zeitweise mal mit Männern und zeitweise mit Frauen, sondern... Ich denke, entscheidend ist, ob man sich verliebt als Bisexueller und in wen man sich verliebt. Und dann ist man auch erstmal darauf konzentriert. Ja, okay, aber das besteht immer wieder die Gefahr, ja, dass er halt doch irgendwo wieder Mann sieht und... Ja, na, die Gefahr besteht auch, wenn du einen stock-heterosexuellen Mann hast. Ja, okay. Besteht die Gefahr, dass er auch immer wieder nach anderen Röcken guckt, ne? Ja, okay, also, aber ich weiß ja nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn jetzt mein Freund einem Mann fremdgehen wird. Ja, ich würde jetzt, bevor noch überhaupt nichts angefangen hat, mir noch keine Gedanken darüber machen, wie ist es denn, wenn der fremdgeht und dann auch noch mit einem Mann fremdgeht. Wenn du den Burschen nett findest... Und der schon jetzt einen ersten Schritt gemacht hat, dass ihr euch trefft, dann trefft dich erstmal mit ihm. Meinst du? Ja. Ich weiß nicht. Du hast da Sorge, das ist dir nicht so ganz geheuer. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, man hört ja einiges über die, ja, aber... Deswegen würde mich das ja schon mal reizen, aber... Also ich kann dich da, also natürlich gibt es da auch solche und solche, aber generell ist der Bisexuelle nicht so veranlagt, dass er nur ständig mit beiden Geschlechtern rummachen muss, weiß Gott nicht. Mhm. Ja, also normalerweise, wenn man das so hört, dann denkt man eigentlich, da ist ein bisexueller Mann, der hat eine Freundin und einen Freund und lebt wahrscheinlich am besten noch eine Dreierbeziehung drin und... Das muss ja gar nicht so sein. Das, bisexuell heißt erstmal nur, dass man prinzipiell sich verlieben kann in einen Mann oder eine Frau. Und alles andere ist dann natürlich individuell verschieden. Ich würde dir raten, aus guter eigener Erfahrung auch, versuch's mal. Mit einem bisexuellen Mann. Ich weiß Überleg mal. Diana, mach's gut. Halt hier, stopp. Wieso hast du gerade einleitend gesagt, du wolltest über Peinlichkeiten reden? Nee, das wollte ich nicht. Wolltest du nicht reden? Ach, nee. Dann habe ich das ganz falsch verstanden. Nee. Meine Liebe, auf dass du eine richtige Entscheidung triffst. Ah, ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Nadja dran und die ist 19 Jahre. Hallo. Ja, hallo, Doran. Nadja. Ja, und zwar, ich wollte über einen Unfall erzählen, der sich in Lüchtring ereignet hat. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Nee. Und zwar, ich kannte auch alle vier Insassen. Und zwar ist das ein Opel Kadett gewesen und der wollte also nach Höxter fahren und wollte halt mehrere Autos überholen. Und ist dann aber, also dann kamen ihm Autos auch schon entgegen und er wollte sich wieder in die Reihe einordnen irgendwie. Ja. Und ist dann, also hat das nicht mehr geschafft und ist also irgendwie halt mit den anderen Autos zusammengeprallt und ist auf linker Seite, also das Auto hat sich ein paar Mal überschlagen. Ja. Und ist dann gegen so einen Betonmesspegel also geknallt. Und also es sind drei am Unfallort gestorben, sofort. Mhm. So wie ich das gehört habe, es stand auch in der Zeitung nichts Genaues. Also bei einem ist wohl der Kopf irgendwie aufgeplatzt und die mussten, also die Schädeldecke lief da wohl auch noch oder so. Und einem, also die vorne, die sind durch die Windschutzscheibe geflogen. Mhm. Und der eine hat, glaube ich, auch seinen Kopf verloren, so wie das war. Und hinten der Fahrer, einer hat überlebt. Der liegt noch in Höxter im Krankenhaus. Ja. Und der vierte, also der hinten saß, der hat ein Bein verloren, der ist aber auch sofort gestorben. Mhm. Und du kanntest diese Leute? Ja, ich kannte sie sehr gut, alle vier. Weil das so gut, dass du sogar Freunde, dass du sagen würdest, es waren Freunde? Ja, also der Fahrer auf jeden Fall. Und eine Beerdigung kann wohl auch noch nicht gemacht werden, weil die sind alle so zerstümmelt. Die müssen erstmal gucken, welches Teil zu wem gehört. Mhm. Schon ziemlich krass. Jetzt habe ich diese Geschichte in der Presse nicht verfolgt. Wann war denn dieser Unfall? Am Freitag. Am Freitag. Ja, gegen 18 Uhr oder so muss es gewesen sein. Und wann hast du das erfahren? Also ich habe von Leuten schon gehört, dass da ein schwerer Unfall war. Aber ich habe erst am Samstag gehört, also wer in dem Auto alles war und was das für ein Auto war. Und wie fühlst du dich jetzt? Naja, ich bin ziemlich geschockt, weil ich den Fahrer und so, also ganz gut kannte. Hast du denn mit anderen Freunden schon mal gesprochen, die auch mit den Jungs befreundet waren? Ja. Ja, die können auch nicht viel dazu sagen, die sind halt auch ziemlich geschockt. Ja. Ja. Wann hast du die das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal, also nur den Fahrer, den habe ich das letzte Mal vor einer Woche gesehen. Ja. Da war er noch bei mir. Das ist sehr, sehr hart, wenn man Leute, wenn es auch nicht die allerengsten Freunde sind, aber wenn es schon aus dem engeren Freundeskreis Leute sind, wenn man die verliert und dann natürlich noch auf diese Art und Weise. Mhm. Ich glaube, es ist immer sehr gut, um damit dann auch fertig zu werden, dass man oft sich zusammensetzt mit anderen Freunden, die die Opfer auch gekannt haben. Ist, glaube ich, einfacher, damit dann zur Rande zu kommen, als wenn man das nur mit sich selbst immer bedenkt. Und das ist ja nur auch, das ist auch ein Schock dann. Hast du schon mal aus deiner Umgebung jemanden verloren? Nee, das war das erste Mal. Ja, dann kommt das auch noch hinzu, dass es auch noch die erste Erfahrung ist. Hm. Ich würde, wie gesagt, viel mit anderen Leuten reden, die gemeinsame Bekannte sind oder waren. Ich meine, mit Bekannten kann ich ja auch nicht groß reden, weil ich will da auch nicht so gerne anrufen, jetzt wo das passiert ist. Ich habe nur, als ich das gehört habe, ich war mir nicht sicher, ob das auch stimmt, dass er, also den ich gut kannte, dabei war. Mhm. Und dann habe ich bei den Eltern angerufen und meinte, ich möchte ihn sprechen. Und die meinten dann zu mir, also der Schwager war, glaube ich, dran von ihm. Ja. Und der meinte zu mir, ich möchte bitte den anderen Freunden sagen, die sollen in den nächsten Tagen nicht anrufen, dass er halt tödlich verunglückt ist. Das letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Das natürlich verunglückt ist. Ja. Mhm. Ja, das muss man dann respektieren, wenn die Familie das so sagt. Klar. Ja. Nadja, möchtest du auch noch ein paar Worte mit unserer Elke sprechen? Nee, muss nicht sein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Okay. Dann wünsche ich dir auch, dass du auch mit diesem Schock und diesem Schmerz für dich zurande kommst in der nächsten Zeit. Danke. Tschüss. Und ein Autogramm hätte ich gern vielleicht ja, auch noch. Ja, gleich auch im Telefon. Dankeschön. Okay, ciao. Tschüss. Melanie, 22, hallo. Hallo, hier ist die Melanie. Hallo, Domian. Melanie. Ja, das ist ganz lustig. Also die vorletzte Sendung ist letzte Anruferin, ging ja um das Thema Bisexualität. Die vorletzte, ja. Die vorletzte, ja. Und dazu habe ich was zu sagen, ganz einfach. Ja, ich bin auch bisexuell. Ja. Aber was da ist auch nicht unbedingt pauschal zu sagen. Also ich habe momentan eine Beziehung mit einem Mann, bin ja. auch sehr glücklich. Ja. Auch in den letzten Beziehungen immer mit meinen Männern immer sehr glücklich. Mhm. Aber das kam eben so, dass ich nach 3-4 Monaten immer irgendwo der Gedanke einschlich, dass ich mal mit einer Frau wieder was haben möchte. Aber nicht allein nur deswegen, ich muss jetzt wieder eine Frau haben, sondern dass ich eine gesehen habe und mich mit der wirklich gut und gut unterhalten habe. Ja. Und da wirklich Interesse von beiden Seiten kam. Also ich kam da immer mit meinem Gewissen in Konflikt. Aber dieses ist ja kein Phänomen der Bisexuellen. Nein, das ist kein Phänomen. Das ist grundsätzlich ein Phänomen von Menschen, die sexuell aktiv sind, genau. Ja, genau. Das meinte ich überhaupt nicht. Ja. Ich bin halt immer mit meinem Gewissen in Konflikt gekommen. Ja. Das mit dem Thema, ja, ich habe einen Freund und eine Freundin und ich bedrücke die dann. Und das ist eben dieses Treue-Dogma. Ja. So, das ist dieses, mir wurde mir so eingebläut. Ja. Aber ich denke auch nochmal, dass man grundsätzlich sagen muss, und da war ja gerade auch die Frage, dahin zielte die Frage von der Diana, Bisexualität heißt nicht gleich promisk leben. Nee, weiß Gott nicht. Ne? Nein, weiß Gott nicht. Das wird immer so unterstellt. Ich habe das auch nie gehabt und ich habe mich mit meinem Partner, mit meinem letzten Partner zum ersten Mal ausführlich darüber unterhalten. Und er hat dann zu mir gesagt, also wieso bist du nicht schon früher zu mir gekommen? Wir haben eine dreijährige Beziehung gehabt. Und ich bin zu ihm erst nach fast 3 Jahren gekommen, weil ich hatte mich jetzt, er hat zwar gewusst, dass ich mal was wie früher mit einer Frau hatte. Meine erste Beziehung war komischerweise mit einer Frau, muss ich sagen. Ja. Also das ist meistens nicht so oft so. Und das war auch, ich war ganz überrascht, dass das damit so richtig gut zurechtkam. Ja. Sagt, mein liebes Kind, du betrügst mich doch, was. Ich kann dir nicht geben, was dir eine Frau geben kann. Ja. Natürlich, das weiß ich auch, weil es ist eine ganz andere Art von Liebe und Zuneigung. Ja. Aber ich kann wirklich aus eigener Erfahrung auch diese Problematik überhaupt nicht teilen. Wenn ich wirklich verliebt war in eine Frau, dann hat mich während dieser Zeit die Männer mich auch nicht interessiert. Ja, natürlich. Grundsätzlich wäre es möglich gewesen, klar, von der Polung her, aber die Liebe ist entscheidend. Nee, das meinte ich auch nicht. Ich habe ein bisschen was vergessen zu sagen. Also das war auch am Anfang nie präsent, dass ich mich, mein Gott, in einen Mann verliebt hätte und sofort in eine Frau. Unmöglich. Nein, das war es eben nicht. Ja. Nur ich habe mich eben dann immer Angst vor meinen eigenen Trieben oder Wünschen gehabt, dass ich mich dann so reingesteigert habe. Und ich habe auch, muss ich sagen, zwischen 18 und 20 hatte ich dann eigentlich nur einen One-Night-Stand, um mich da in keins richtig zu involvieren. Wie ist denn das jetzt im Moment bei dir? Momentan lebe ich glücklich in einer Hetero-Beziehung. Ja, aber du hast, da britzelt was, ne? Du willst eine Frau doch irgendwann schon wieder mal erfahren. Ich meine, nicht, dass ich so immer aufgebe, um Gottes Willen. Ja, ja. Ich meine, momentan ist es nicht aktuell, aber ich bin seit ein paar Wochen glücklich, sehr gut, zum Glück. Ja. Aber du könntest dann Diana beruhigen, dass sie sich doch durchaus auch auf dieses Abenteuer mit dem bisexuellen Mann einlassen würde. Ich hatte sogar ein wunderschönes Erlebnis mit einer lesbischen Frau, die heute auch extreme Berührungsängste gehabt. Ja, okay. Ich danke dir für deinen Anruf, Melanie. Okay. Ciao, tschüss. Dann wollte ich noch was sagen. Ja. Vor ein paar Wochen hat doch mal so ein junges Mädchen angerufen, die wollte mit einer Frau was anfangen. Und wenn die heute zuschaut, dann muss ich ja sagen, mach das, geh da rein und deine Frau kennen. Das kann sie überhaupt nicht. Ich hoffe, dass sie dabei ist. Ja, das wäre toll, ja. Okay. Okay. Tschüss. Ciao. Gabi, 31. Ja, hallo Domian, hier ist Gabi. Ich möchte ganz speziell die Gabi von vorhin ansprechen mit meiner Geschichte. Denn auch ich habe ein Unglück erleben müssen vor 3 Jahren. Ich habe meine Schwester verloren. Ja. Und es war so, dass meine Schwester durch Brandstiftung ums Leben gekommen ist. Ja. Und dies ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Was genau ist da vorgefallen? Ja, es war so, dass mein Schwager früher in der Drogenszene war. Mhm. Er wurde dann 1991 an der holländischen Grenze erwischt und durch ihn flog Schwabens größter Drogenring auf. Mhm. Durch ihn sind auch sehr, sehr viele Leute ins Nasch gekommen, durch seine Aussagen. Ja. Und er hatte damals mit den Zollbeamten und mit den Richtern wohl zusammengearbeitet, um seine Strafe eigentlich auch zu mildern, Geständnis, also er hat ein Geständnis abgelegt, wohl über sich, und hat da als Zeuge ausgesagt. Ja. Meine Schwester hat damals ihren Mann gerade kennengelernt und hatte sich während seiner Untersuchungshaft in ihn verliebt. Mhm. Ja, sie hat unsere Reden nicht hören wollen und hatten dann 92 geheiratet. Mhm. Ja, mein Sohn war dann von Mitte 92 bis Mitte 93 sehr oft bei meiner Schwester, weil ich ja eigentlich gedacht habe, es ist ein normales Leben, der Mann war also auf freiem Fuß. Ja. Und wurde dann auch verurteilt zu 3 Jahren, 8 Monaten. Es war also keine Bewährungsstrafe mehr, aber er war noch heraußen. Und meine Schwester hat dann immer wieder Gnadengesuch eingereicht, damit er nicht rein muss. Weil er hat ja ein normales Leben geführt, ist normal in die Arbeit gegangen und hat sich auch ganz toll um meinen Sohn gekümmert. Mhm. Ja, und 93 ist es dann passiert. Da ist in der Nacht hier eben das Feuer gelegt worden. Wo ist das Feuer gelegt worden? Das war ja hier bei uns im Raum Eichach. Ist also Augsburger Nähe. Ja, ich meine so im Haus oder wie? Ja, da ist eine Spur gelegt worden bis zur Wohnungstüre, vom Erdgeschoss bis zur Wohnungstüre. Das war so ein Einfamilienhaus, ein altes Bauernhaus eigentlich. Ja, und da ist die Spur gelegt worden über die Treppe, sodass praktisch oben dann alles explodiert, mehr oder weniger. Was heißt Spur gelegt worden? Eine Benzinspur oder was? Das sagt man uns bis heute nicht, wie es genau gemacht worden ist, aber es ist eine Spur gelegt worden mit Benzin wahrscheinlich. Ja, ja. Bis oben an die Türe, und meine Schwester muss, die sind ist nachts um 3 Uhr vom Bedienen heimgekommen und hat auch sehr spät geschlafen. Mhm. Das Feuer ist gelegt worden zwischen 5:30 und 6 Uhr, und da muss meine Schwester nun nicht richtig geschlafen haben. Ja. Auf jeden Fall ist sie aufgewacht und aufgestanden, und es war die erste, die das Feuer entdeckt hatte. Und hat dann furchtbar geschrien, sodass auch irgendwann die Nachbarn wach geworden sind und mein Schwager. Ja. Nur da stand meine Schwester eben schon in Flammen und wahrscheinlich auch der ganze Hauptraum der Wohnung. Ja. Meine Schwester hat meinen Schwager nur gesagt, er soll meinen Sohn retten. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Er ist mit ihm dann zum Fenster raus, weil er ja durch Stichflammen nicht mehr zum Kinderzimmer raus konnte. Und deine Schwester ist dann in der Nacht in dem Haus noch umgekommen? Nein, die ist über die brennende Treppe runter. Und als mein Sohn mit meinem Schwager unten ankam, saß auch meine Schwester in der Hofeinfahrt, schwer verbrannt. Ja. Ist dann noch weggeflogen worden und lag 3 Wochen im Koma. Ja. Als ich meine Schwester das erste Mal nach dem Unglück sah, sah sie aus wie eine Mumie. Da hat man also nur noch die Augen und Mund gesehen. Mhm. Und das waren die schlimmsten 3 Wochen meines Lebens. Mhm. Und sie ist dann gestorben? Sie ist dann, ja, an totalen Organversagen wahrscheinlich gestorben. Und das ist bis heute nicht aufgeklärt? Nein, ja. Und das, was für eine Mutmaßung hast du denn? Ja, Mutmaßung ist gut. Hier bei uns ist momentan viel durch die Presse gegangen mit der Disco-Mafia. Ich weiß nicht, ob das zu euch hochgedrungen ist. Das war also ganz schlimm, da war ein Diskomat, da war sogar in Leipzig oder irgendwo sogar Brandanschläge in Diskotheken. Ja. Ja, und es sind sehr viele jetzt wieder in Knast gekommen, und es wird vermutet, dass da auch derjenige dabei ist, der das Feuer von dem Haus war. Aber das wird eigentlich verdrängt. Ist denn die Polizei da noch dran an dem Fall? Wahrscheinlich schon, ja. Aber man hört nichts mehr. Ja. Es wird jetzt immer nur noch über die Disco-Mafia gesprochen, aber immer über die Brandstiftung. Damals ist also in der Diskothek hier bei uns auch ein Mädchen erschossen worden, 93. Mhm. Vor der Diskothek. Die war nur ganz kurz draußen und ist also erschossen worden. Bist du denn sicher, dass dieser Anschlag deiner Schwester galt? Ich weiß langsam gar nicht mehr, was sicher ist. Also zuerst hat es geheißen, es war auf meinen Schwager, damit er nichts mehr sagen kann vor Gericht. Weil 6 Tage nach diesem Unglück war also wieder eine erneute Verhandlung, wo er als Zeuge aussagen musste. Ja. Und es ging dann hin bis über organisiertes Verbrechen vom Knast aus, weil da ja sehr viele Leute jetzt drin sitzen. Unter anderem dieser Drogenboss von der Szene war für 7 Jahre verurteilt. Ja. Aber es ist alles eingeschlafen, man hört nichts mehr, die Kripo redet nicht mehr mit einem und die Presse schweigt. Jetzt momentan. Ist es jetzt bei euch auch so, wie wir es gerade schon gehört haben, dass ihr euch auch wieder mal von den Behörden und von der Polizei alleingelassen fühlt? Schon, ja. Ist es so? Also es ist auch so, ich glaube, es gibt wirklich nur im Fernsehen, dass die Kripo zu einem heimkommt. Gabi, ich würde dir, das scheint ja wirklich ein sehr komplizierter Fall zu sein. Ja, schon. Und du scheinst ja auch sehr großen Druck zu haben und wirklich schon auch nicht zu wissen, wie es nur weitergeht oder was da vorgefallen ist. Dich unbedingt mit dem Weißen Ring in Verbindung zu setzen. Kennst du die? Ich habe schon von denen gehört, aber... Kann man sehr guten Gewissens empfehlen, dass du mit denen mal sehr ausführlich redest und den Fall darlegst. Na, ich habe mich halt damals auch selber in Gefahr gebracht. Ich habe danach Mörder meiner Schwester gesucht, die dann beinahe in die Drogenszene reinkommen. Aber ich wollte eigentlich noch ganz kurz zu der Gabi was sagen. Ja. Sie hat gesagt, sie weiß nicht, wie sie damit fertig kann. Sie macht eines schon richtig, sie redet drüber und sie lebt dadurch ihre Trauer aus. Mhm. Ich habe wirklich 2 Jahre gebraucht. Ja. Das hat ringsum fast keiner verstehen können, dass ich nach einem halben Jahr gesagt habe, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's, und ich habe gesagt, schlecht, mir fehlt meine Schwester. Mhm, dann hat das keiner verstehen können, es können keine verstehen. Ja. Die können es nicht nachempfinden. Und ich habe heute auch Verständnis dafür. Aber sie soll es ausleben, sie soll wirklich das tun, wonach sie ist. Ja. Und wirklich auch reden. Auch das Mädchen von grad mit dem Unfall. Ja, unbedingt, ne? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ja. Und ich habe einfach auch in der Familie die Unterschiede kennengelernt. Ich habe 2 Brüder, die haben das ganz anders gemacht. Hm. Liebe Gabi, ich danke dir sehr für den Tipp, dass du auch nochmal angerufen hast, um den Rat weiterzugeben. Hm. Und überleg das mal mit dem weißen Ring. Ja, okay, mach ich. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist die Petra da und die ist 28. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Du hast nach Peinlichkeiten gefragt. Ja. Ich habe dem Kollegen schon gesagt, mir ist unwahrscheinlich peinlich, dass mir die Wahrheit immer auf der Zunge liegt. Dir liegt die Wahrheit auf der Zunge? Ja, ich bin eine Tratschbase, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das immer die Wahrheit beim Tratschen? Erstens sage ich immer die Wahrheit und das ist ein echtes Problem. Und ich kann die Story auch nochmal erzählen, habe ich vorhin auch schon erzählt. Ja, ich kenne sie ja noch nicht und unser Publikum auch nicht. Okay, dann erzähle ich es aber schnell. Es ist so, ich habe eine gute Freundin und die hat einen Ehemann. Und die Freundin hat angefangen zu arbeiten. Und der Ehemann arbeitet auch in der Firma und sie hatte das Gefühl, dass mit dem Chef eben etwas laufen würde. Mhm. Und nachdem er sich nicht mehr zu helfen wusste, hat er abends bei mir angerufen. Ziemlich betrübt, ziemlich traurig, gefragt, was ich weiß. Ich wusste aber nichts darüber. Ich weiß auch bis heute nichts Genaueres. Mhm. Und nun gut. Und hat halt so ein bisschen seine Sorgen ausgeweint. Und da habe ich weiß nicht, ich habe so ein gewisses Ehrgefühl, musste ich am nächsten Tag natürlich mit ihr darüber reden. Ja. Weil ich persönlich der Meinung bin, dass da was schief läuft. Ja. Und jo, das ging dann von ihr aus direkt wieder zurück an ihn, sodass er mir wohl kaum noch irgendetwas anvertrauen wird oder sagen wird und auch nicht mehr bei mir anrufen wird. Und sie natürlich auch ein bisschen bedipselt ist, warum er ausgerechnet bei mir angerufen hat. Denn ich bin ja seine Freundin, ihre Freundin. Vertragt. Ja. Aber so geht mir das echt öfter, weil ich kann nicht lügen und ich weiß das nicht. Aber das ist ja erstmal, wenn man sagt, ich kann nicht lügen, das ist ja keine Peinlichkeit, ne? Dass man sich deshalb schämen muss. Ist richtig, aber ich versuche dann, peinlich wird es dann erst, wenn ich versuche, gute Dinge zu tun und dabei noch mehr eigentlich in den Sand und Umständen setze, als gedacht war. Ne? Und unter Umständen in die Fettnäpfchen trittst. Ja, aber voll, mit beiden Beinen. War das immer schon so? Bist du immer schon so ein Typ gewesen? Ja. Ja? Eigentlich schon. Doch, ich weiß nicht, das ist irgendwo, es gibt nichts, was ich nicht weiter erzähle, ob das Bettgeschichten sind oder sonstiges. Nun kann man sich ja mit so einer Art verdammt viel Feinde auch machen, ne? Oh ja. Hast du die? Ja, ich habe nicht viel Freunde, sagen wir mal so. Du kannst nichts für dich behalten. Nee. Du bist wirklich die klassische Tratschbase. Die klassische Tratschbase, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du dagegen mal irgendwas unternommen? Oder ich denkst du, es, sagst du so, ich bin okay? Gut, ich meine, ich kann mit leben. Ich warne, wie gesagt, alle vor. Aber das glaubt ja niemand auf Anhieb. Wenn ich zu denen sage, wer zu, sag mir nichts, was nicht unbedingt an irgendjemand anders weiter soll, sag's mir einfach nicht. Wiederum wird es einem mit dir auch nicht langweilig, ne? Es gibt immer was zu erzählen wahrscheinlich. Oh ja, es gibt immer etwas Neues. Und wenn man ein Geheimnis in die Welt heraustragen will, geht man am besten erstmal zu dir. Richtig. Ne, das ist die beste Methode. Das ist die absolut beste Methode. Liebe Petra, die Sendung ist am Ende. Ja. Du hörst es. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke auch. Und wenn du dich dabei ganz wohl fühlst, dann bleib mal so, wie du bist. Ich versuche es. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Markus Liebetanz und morgen Nacht haben wir eine Themennacht. Und da heißt das Thema, ich kann nicht verzeihen. Und ich frage euch, auf wen dieser Satz von euch zutrifft. Wer kann das sagen, ich kann nicht verzeihen? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir darüber zu unterhalten morgen, ihr könnt uns ab 0 Uhr erreichen und wir sind im Radio und im Fernsehen Punkt 1 wieder da. Eine schöne Nacht. Ciao.